فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد unser Unterricht zur arabischen Deutsch und wir machen weiter barakallahu fikum mit Kapitel 28 von Riyad al-Salihin und wir sind bei Hadith 247 وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي هريرة قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وإن ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه والتثريب التوبيخ وعن أبي هريرة كذلك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة الضارب فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري. بارك الله فيكم. الأول هو في الجاري الأمة، والأمة عليها نصف عقوبة الحرة. طبعا في هذا الزمان ما في عندنا أمة وكذا حتى نتكلم في هذا الأمر كثيرا، ولكن قال تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة، نصف، فتجلد 50 جلدة. واختلف أهل العلم في تغليبها، وإذا زالت الأولى ولا الثانية لأمة، يعني صاحبة يعني الذي يملكها الإنسان، التي يملكها الإنسان بيمينه، فالسيد سيدها يقيم عليها الحد، وهو نصف حد المحصنة أو الحرة عفوا. فإذا زنت الثالثة باعها لأن ما فيها خير، وأما الثاني فهو في شارب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمن الضارب كذا وكذا، فسبه أحد أو دعا عليه قالوا أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تقول. وفيه دليل على أن عقوبة الخمر ليس لها حد معين، ما كان فيها شيء معين عقوبة الخمر. فأما في عهد عمر رضوان الله عليه فجعلها 80 جلدة، أما هي الأصل ما فيها عقوبة واضحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. دي زواي حديث von diesem Kapitel, die letzten, Abu Huraira überliefert auch, dass der Gesandte Allah sagte, wenn eine Sklavin des Ehebruches für schuldig befunden wurde, nicht Ehebruch, da sollte man nicht Ehebruch hier machen, sondern sollte man Unzucht, wenn eine Sklavin Unzucht begangen hat und ihr Schuld bewiesen ist, soll sie bestraft werden, aber nicht ausgescholten werden. Wenn sie nochmal Unzucht begeht, dann soll sie auch bestraft werden. Wenn sie das dritte Mal das macht, dann sollte ihr Herr sie verkaufen, wenn auch es für ein Seil Haaren wäre. Und das nächste Hadith ist auch von Abu Huraira. Er sagte, ein Trunkenbold wurde von dem Propheten Sallallahu gebracht und der Befahl, schlag ihn. Abu Huraira erzählt, einige von uns begannen ihn mit ihren Händen zu schlagen, einige mit, Schuhen und andere mit Kleidungsstücken. Als er davon lief, sagte einer von uns, möge Allah dich erniedrigen. Der Prophet sagte, sag sowas nicht, helf nicht dem Satan gegen ihn. Barakallahu fikum, das geht darum, hier jetzt erstmal beim ersten Hadith um Sklavinnen. Es gibt in dieser Zeit keine Sklaven, aber das geht darum, eine Sklavin bekommt eine Strafe, die Hälfte von einer, die frei ist. Eine Sklavin ist anders als eine Freifrau. Und wenn die Sklavin Zina begeht, dann wird sie bestraft. Natürlich diese Strafe, wenn ein muslimischer Richter dabei ist, wenn, sage ich jetzt, wenn ein muslimisches System dabei ist, wenn die Leute das kennen. Das gilt nicht jetzt, dass man für sich selber das auch vollstreckt. Und wenn sie das dreimal macht, dann sollte ihr Herr sie verkaufen, weil sie nicht gut ist und nicht gut, keine gute Frau ist und keine gute Sklavin. Und bezüglich Al-Khamr, das wird berauschendes, eine Person hat Alkohol getrunken zur Zeit von Prophet Muhammad Sallam, der Prophet hat gesagt, schlag ihn. Das heißt, es gibt keine klare Strafe für Alkohol trinken. Keine klare, keine festgesetzte. Zur Zeit von Umar ibn Khattab, als Leute Khamr getrunken haben, das wird berauschen, dass sie sich genommen haben, hat Umar befohlen, dass man sie so bestraft wie diejenigen, die unschuldigen Frauen vorwerfen, dass sie Unzucht begangen hätten. Und das ist hier, natürlich, pass auf hier. Unser Kapitel ist, dass man die Fehler und die Schwächen von Muslimen bedeckt und nicht so. Aber hier, das ist anders. Warum? Weil diese Leute schlecht für die ganze Gesellschaft sind. Und das ist auch überall in anderen Religionen oder in heutzutage in allen Gesetzen eigentlich. Diejenigen, die was für die Gesellschaft Schlechtes machen, dann werden sie bestraft, damit das Schlechtes oder das Schlechte ist nicht verbreitet. Und wenn jemand bestraft wird in diesem Leben, dann sollte man ihn nicht beschimpfen oder gegen ihn mit Gebet machen, weil er seine Strafe in diesem Leben bekommen hat. Das ist Barakallahu fikum, dieses Kapitel. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, und zwar Babu Qada'i Hawa'iji al-Muslimin. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فإن الله به عليم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة حديث عند البخاري ومسلم وعن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الحوائج هي ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره. شوفوا يا أخو، هناك عندنا في الدين ضروريات. الضرورة هي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع عن نفسه ضررا، وهناك حاجيات هو ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره. وهناك واجبات مثل الأمور التي تجب على الإنسان في حياته حتى يستطيع أن يعيش، وهناك أمور هي ليست لا ضرورات ولا حاجات ولا واجبات على الإنسان، إنما من باب البذخ أو من باب أن الإنسان يعني يستلذ في هذه الدنيا، فهذه الإنسان يجوز له أن يأخذها وكذا، ولكن لا يبالغ فيها. فحاجة المسلم، يحتاج المسلم شيء وأكملها المسلم الآخر أو أعانه على خير، طبعا خير، فهذا بارك الله فيكم تعاون على البر والتقوى، وهذا فيه خير وفيه أجر والدليل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني إذا فعلتم الخير ستفلحون، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أن يربط الله سبحانه وتعالى علمه بأمر، هذا يعني فضل ووجوب هذا الشيء، هذا الأمر. فالخير، فعل الخير واجب، والله قال فإن الله به عليم، أي أن هذا فيه أجر للإنسان الذي يقوم به. وأما الحديث المسلم وأخو المسلم مر معنا، ولكن هنا ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومعنى هنا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، قد يفهمها بعض الناس فهما خطأ، يظن أن الله يحتاج لا يأخذه، كان الله في حاجته أي أن الله أعانه عندما يحتاج شيء. إذا أنت أعنت المسلم في حاجة له فإن الله سيعينك في حاجة لك، وإذا لم تعن مسلما في أمر احتاجه فستحتاج الله في مسألة فلن يعينك الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا حديث واضح، حديث واضح. ومن فرج عن مسلم كربة، مثلا مسلم يريد يتزوج ومكروه فيفرج عليه يعينه، فهذا يفرج الله سبحانه وتعالى به. والكربة، الكرب هو عموما ليس فقط مسألة الزواج، وإنما الكرب هو في المسائل العامة، في المسائل العامة يعني الإنسان لما يكون في ضيق وفي حاجة. وأما الحديث الثالث يا أخوة فحديث عظيم حقيقة، انتبه، من نفس عمه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني الإنسان اللي كان مكروب وأحتاجه وأنت أعنته فالله سبحانه وتعالى سيعينك يوم القيامة. ثم من يسر على معسر، المعسر هو الذي استدان ولا يستطيع دفع الدين ويريد إرجاع الدين وما يستطيع، فمن يسر عليه على المعسر هذا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر عليه في أموره في حياته ويسر عليه الحساب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا تكلمنا عليه، كل إنسان يعصي لوحده ما يضر الآخرين فاستر عليه، أما إذا كان يضر الآخرين فهذا أمر آخر. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني طالما أنت تعين إخوانك فإن الله سيعينك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له عفوا به طريقا إلى الجنة، أي الذي يأخذ طريق العلم فهذا هو طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي في المساجد، يتلون كتاب الله، يتلون القرآن، يتدارسون القرآن، إلا نزلت عليهم السكينة، سكنت قلوبهم، وغشيتهم الرحمة، الله سبحانه وتعالى يرحمهم، وحفتهم الملائكة بأجنحتها رضا لما يفعلون، لأنهم يذكرون الله ويطلبون العلم، وذكرهم الله في من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى يثني عليهم بين الملائكة سبحانه وتعالى، ومن ضبط به عمله لم يسرع به نسبه، يعني نسبك فليكن ممن يكون، ولكن إذا لم تعمل فإن هذا لا ينفعك، إن أكرمكم عند الله يبقى. ف فليس الفتى من قال من أبي، إنما الفتى من قال هذا أنا، أي عملك هو الذي يجعلك إما من المسارعين إلى الخير ومن الصالحين المفلحين، وإما يجعلك والعياذ بالله من الحصاة أو من المجاهرين بالمعاصي والعياذ بالله. وليكن نسبك ممن يكون، فهذا لن ينفعك يوم القيامة، لأنه لو نفع النسب لكان نفع إبراهيم، عفوا أبو، لكان نفع أبا إبراهيم، أو كان نفع ابن نوح عليهما السلام، أو كان نفع الآخرين، ولكن النسب هنا لا ينفع، إنما الذي ينفع هو العمل. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. كابتل 29، كابتل 29 باب قضاء حوائج المسلمين. Erledigung der Angelegenheiten der Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt: O die ihr glaubt, verneigt euch und werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut Gutes, auf das ihr erfolgreich seid. Und Allah sagt auch, subhanahu wa ta'ala: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Und was ihr von Gutes tut, Allah subhanahu wa ta'ala kennt das. Subhanahu wa ta'ala. Und das nächste Hadith ist eine Wiederholung von Hadith Nummer 233 bei euch. Wir haben schon dieses Hadith gehabt. Und deshalb, weil das Wiederholung ist, brauchen wir nicht nochmal zu wiederholen. Dann barakallahu fikum. Nächstes Teil. Auf jeden Fall, die Wiederholung ist: Der Prophet Muhammad sallam sagte, ein Muslim ist der Bruder eines Muslims. Der tut ihm kein Unrecht und der lässt ihn nicht in den Stich. Und so, und wenn du deinem Bruder hilfst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und wenn du einem Bruder etwas Schlechtes beseitigst, oder wenn du etwas Schlechtes bei deinem Bruder beseitigst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag für dich das erleichtern. Und wenn du ein Muslim bedeckst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich am letzten Tag bedecken. Subhanahu wa ta'ala. Das haben wir schon erklärt, da brauchen wir nicht nochmal zu erklären. Und dann, barakallahu fikum, natürlich die ersten Ayat, die sind klar. Wenn du Gutes tust, dann wirst du belohnt für das Gute. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr das macht, dann weiß Allah oder kennt Allah, was ihr tut, das heißt, dies ist gut. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dies mit seinem Wissen verbunden hat. Subhanahu wa ta'ala, wie hier ma tafalu min khayrin. Das wird alles, was ihr vom Guten tut, Allah kennt das. Allah wird euch belohnen für das, was ihr tut. Ein Muslim versucht immer, seinem Bruder zu helfen. Und solange er kann. Aber, natürlich, barakallahu fikum, aufpassen. Helfen im Guten, nicht im Schlechten. Helfen im Guten, nicht im Schlechten. Da muss man hier aufpassen, wenn man sagt, ja, ein Muslim musste immer seinem Bruder helfen. Ja, aber auf dem richtigen Weg und im Guten. Nicht, dass man ein Muslim unterstützt oder hilft, wenn dieser Muslim Schlechtes macht. Und dann kommen wir zur nächsten Überlieferung. Bei mir ist es 250, bei euch 245. Es war Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages des Gerichtes nehmen. Und wer einem Menschen in Bedrängnis Erleichterung verschafft, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Welt und im Jenseits Erleichterung verschaffen. Und wer einen Muslim schützt, den wird Allah schützen. Im Diesseits und im Jenseits. Allah steht seinem Diener bei, solange sein Diener einem Bruders beisteht. Kein Volk versammelt sich in einem der Häuser Allahs, um den Koran vorzutragen und ihn miteinander zu studieren, ohne dass innere Ruhe auf sie herabkommt, Barmherzigkeit sie umhüllt, die Engel sie umgeben und Allah sie denen gegenüber erwähnt, die bei ihm sind. Wer durch seine Taten behindert ist, der wird durch seine Herkunft nicht befördert. Das ist bei Muslimen auch überliefert. Barakallahu fikum. Es geht in dieser Überlieferung über bestimmte, sage ich jetzt, Regeln, die wir in der Religion haben, über bestimmte Grundlagen, die wir in der Religion haben. Wenn ein Muslim Sorge hat und du versuchst, diesem Muslim diese Sorge wegzunehmen, dann wirst du bestimmt großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. In diesem Leben wird Allah dir helfen und auch am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und dann kommt das nächste, man yassara ala muhsinin. Was wird yassara ala muhsinin? Hier hat man das allgemein übersetzt, indem man gesagt hat, ja, und wer einem Menschen in Bedrängnis Erleichterung verschafft, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag Erleichterung verschaffen. Hier aufpassen, Barakallahu. Das geht hier darum, zum Beispiel ein Muslim hat Schulden gemacht und er kann diese Schulden nicht begleichen. Und dann kommt ein Muslim, ein anderer Muslim, und der erleichtert das für ihn, dass er diese Schulden entweder begleicht oder dass er eine verlängerte Zeit bekommt, damit er diese Schulden zurückgibt. Dem wird großen Lohn von Allah bekommen in diesem Leben und am letzten Tag, das wird für ihn erleichtert, wenn Allah mit den Leuten abrechnet. Und solange man seinem Bruder beisteht, dann wird Allah ihm auch beistehen. Du hilfst den Muslimen, aufpassen bitte im Guten, nicht im Schlechten. Wenn du einen Muslim unterstützt und hilfst, dann ist das immer im Guten, weil im Schlechten du auf keinen Fall helfen darfst, sondern du hilfst nur im Guten. Solange du im Guten hilfst, dann wird Allah dir auch helfen. Das heißt, wir können daraus verstehen, wenn dein Bruder Hilfe braucht, im Guten, und du kannst diese Hilfe leisten, und du machst es nicht, dann wirst du die Hilfe Allah verlangen, und der wird dir das nicht geben. Warum? Weil du das nicht gemacht hast, als dein Bruder deine Hilfe gebraucht hat. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. Das bedeutet, derjenige, der einen Weg zum Wissen nimmt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg zum Paradies erleichtern. Das heißt, der Weg des Wissens ist der Weg zum Paradies. Wenn du nach Wissen suchst, dann musst du wissen, dass du einen Weg zum Paradies genommen hast. Deshalb sagen die Gelehrten, wenn jemand auf dem Weg des Wissens stirbt, dann bekommt er die Stufe wie ein Shahid. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das versprochen hat. Wenn du den Weg des Wissens nimmst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir den Weg zum Paradies erleichtern. Warum? Weil wenn man das Wissen hat, dann wird man auch das Gute machen, das Gute tun, das Gute sagen. Und das wird man so die Leute auch zum Guten aufrufen mit Wissen. Aber wenn man unwissend ist, dann wird man Sünden begehen, dann wird man Schirk begehen, dann wird man Bid'a begehen und dann wird man Schlechtes tun. Deshalb ohne Wissen und ohne Gelehrten sind wir, wal'iyadu billah, wie im Wald. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn Leute zusammenkommen in Haus Gottes, so in einer Moschee, und sie lernen Koran und sie lesen Koran. Das ist, sie suchen nach Wissen. Sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie lernen Koran. Sie studieren den Koran. Was passiert mit diesen Leuten? Diese Leute bekommen eine große Belohnung. Und zwar, erstens, die Ruhe in ihren Herzen wird verankert und befestigt. Und Allah gibt ihnen Ruhe im Herzen. Das heißt, wenn du Sorgen hast, wenn du Probleme hast, wenn du in die Moschee kommst und dann sitzt du und lernst du Koran und erwähnst du Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Er subhanahu wa ta'ala gibt dir diese Ruhe. Wenn das nicht bekommst, dann gibt es einen Fehler bei dir. Und die Barmherzigkeit umhüllt diese Leute. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihnen. Und wir kennen das Hadith, der Prophet Muhammad sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Enkel schickt. Und während die Leute, der Prophet sagt erstmal, es gibt auf dieser Erde Engel, diese Engel, die gehen von einem Platz zu dem anderen. Und wenn sie eine Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala oder ein Treffen für Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala feststellen, dann kommen sie und die sitzen und die hören zu, was gesagt wird. Dann gehen die Engel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, was habt ihr von meinen Dienern gesehen? Da haben gesagt, deine Diener, die erwähnen dich, die lobpreisen dich und so weiter. Am Ende des Hadithes sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was wollen sie? Die Engel sagen ihnen, die wollen das Paradies und die wollen nicht in die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr seid meine Zeugen, ich verzeihe ihnen. Dann sagen sie, aber es gab eine andere Person, die kam nur, weil er etwas anderes will. Das war nicht wegen Wissen oder wegen Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, humul qawmu la yashqa bihim jalisun. Das wird diese Leute, wenn jemand auch mit ihnen zusammenkommt, und weil diese Person mit ihnen sitzt, dann wird diese Person auch nicht traurig werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch verzeiht, weil er mit diesen Leuten zusammengekommen ist. Sabarakallahu fikum. Wenn man in einer Sitzung des Wissens ist und sitzt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person insha'Allah verzeihen und vergeben, weil man in Sitzung des Wissens ist. وحفتهم الملائكة. Die Engel, die beflügeln diese Leute und die kommen um diese Leute. Warum? Weil diese Leute Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und dass die Engel diese Leute beflügeln, warum machen sie das? Weil die Engel damit einverstanden sind mit dem, was diese Leute tun, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala den Koran lernen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und Allah erwähnt diese Leute. Schaut mal, diese große Belohnung. Erstmal, man bekommt Ruhe im Herzen. Man bekommt Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Engel, die beflügeln diese Leute, die schützen diese Leute, weil die damit einverstanden sind, was sie machen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diesen Leuten bei sich. Subhanahu wa ta'ala sagt, schaut mal, meine Diener, was sie tun. Sie haben mich nicht gesehen. Sie haben mich nicht gesehen. Und trotzdem, sie erwähnen mich, sie beten mich an und sie verlangen von mir und sie machen das Gewicht. Allah subhanahu wa ta'ala lobt diese Leute bei den Engeln. Das heißt, sie sind Sakina, Rahna, die Engel kommen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie. Vier große dazu in anderen Hadithen. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihnen, was sie von Sünden gemacht haben. Sabarakallahu fikum. Es ist sehr wichtig, dass man zum Wissen treffen kommt und dass man mit Leuten zusammenkommt, die Koran lernen und die ihre Religion lernen. Es geht hier nicht nur um Koran, es geht darum, dass man nach Wissen sucht. Und natürlich, das ganze Wissen ist im Koran und die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann kommt Barakallahu fikum diese große Warnung. Und بطل به عمله لم يسرع به نسبه. Dass wenn die Person keine guten Taten für Allah subhanahu wa ta'ala tut, dann wird ihm nicht helfen, wenn diese Person von der besten Familie ist. So, angenommen, du bist von der besten Familie, du bist von Familie des Propheten. Aber du praktizierst nicht richtig, du machst keine guten Taten. dann wird dir das nicht helfen am letzten Tag. Das wird dir nichts bringen. Und Beispiel dafür ist der Vater von Ibrahim. Der Vater von Ibrahim a.s., der wird in die Hölle kommen. Der Sohn von Nuh a.s., der wird in die Hölle kommen. Der Onkel vom Propheten Ulad und Abu Talib, die werden in die Hölle kommen. Trotz, dass sie so verwandt sind mit dem Propheten. Das wird Ibrahim, sein Vater, Nuh, sein Sohn, der Prophet, seine Onkel. Das wird ihnen nicht helfen am letzten Tag, dass sie von der besten Familie waren. Weil deshalb, es gibt manche, die sagen, ich bin von dieser Familie. Und wenn du von der besten Familie auch bist und du machst dich für Allah, du wirfst dich in diesem Leben, du tust nicht Gutes, dann wird dir das nicht nutzen. Und das ist sehr schön. Inna akramakum indallahi atqakum. Der angesehenste von euch ist bei Allah subhanahu wa ta'ala der angesehenste von euch bei Allah ist derjenige, der fromm war und der Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet hat. Was wird gefürchtet? Das wird, der hat diese Person, hat das Gute getan, das Schlechte verlassen. Diese Person hat die Religion praktiziert. Das ist, wenn eine Person kommt und der sagt, ich bin von der besten Familie, ich bin der reichste Mensch, ich bin der Schönste, der Wissende. Und diese Person macht nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, wird nicht für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben, dann wird ihm das nicht nutzen. Überhaupt nicht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَمَنْ بَطَّى بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسْرًا. Sag nicht, ich habe so viel, mein Vater ist der, meine Familie ist die und mein Land ist das. Das bringt nicht. Was am letzten Tag wirklich hilft, ist erstmal die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und am wichtigsten ist, barakallahu fikum, dass man gute Taten begangen hat, damit Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt, weil die Sache ist nicht nach Familien oder Nationalismus oder nach, sage ich jetzt, Rassismus geht am letzten Tag, sondern das geht am letzten Tag nach Taten. Allah subhanahu wa ta'ala rechnet mit uns ab für das, was wir getan haben, was wir verinnerlicht haben. Aber unsere, sage ich jetzt, Aussehen und unsere Körpergrößen und sowas, das ist nicht wichtig am letzten Tag. Am wichtigsten ist, was wir hier geleistet haben in diesem Leben. So, man sollte den Muslimen helfen, wenn man kann. Wenn man kann. Aber bitte beim Guten nochmal. Nicht beim Schlechten helfen. Nicht, weil eine Person schlecht macht und sagt, ja, komm, ich helfe dir. Nein. Diejenigen, die schlecht machen, sollte man überhaupt nicht unterstützen. Weil wenn eine Person Haram begeht und Bid'a begeht und Schirk begeht und du unterstützt ihn, dann wohl eher für Allah. Ist die Sache nicht leicht, weil der Prophet Muhammad sallam sagte, Ali ibn Abi Talib überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, La'an Allahu man awa muhdithan aw muhdatha. Das wird derjenige, der etwas entweder in der Religion erfunden hat oder derjenige, der etwas Schlechtes tut, Sünde, und jemand unterstützt diese Person, hilft dieser Person bei Bid'a oder bei Haram, dann ist man wal-iyadu billah verdammt. So sagte der Prophet Muhammad sallam. Das geht hier um Prinzip, wenn der Muslim etwas Gutes machen will und du kannst unterstützen, du kannst helfen, dann hilf. Aber wenn der Muslim Schlechtes macht oder Haram begeht, du darfst niemals helfen. Weil wenn du hilfst, dann bist du von den Leuten, die Unrecht tun. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. Das wird, hilft nicht, unterstützt nicht diese Leute, die Unrecht tun. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr von der Hölle, wal-iyadu billah, berührt. Wenn du weißt, dass eine Person schlecht macht, dann darfst du diese Person nicht unterstützen beim Schlechten. Aber du darfst diese Person unterstützen und du solltest diese Person unterstützen, dass diese Person das Schlechte verlässt und nicht das Schlechte weitermacht. Das sind Regeln, in unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wir haben noch 2 Minuten bei uns hier zum Gebet. Dann treffen wir uns bi'iznihi ta'ala morgen. Wir uns morgen zum Unterricht bi'iznihi ta'ala. Nein, ich komme nicht nochmal. Zum Thema, bitte schön. Zum Thema, okay. Wenn man zum Thema eine kurze Frage hat, dann kein Problem. Wir haben noch 2-3 Minuten bis zum Gebet. Aber nach dem Gebet komme ich nicht, inshallah. Dann treffen wir uns morgen, beten wir alle. Morgen ist auch ein Tag. Herr, schnell aber bitte mit dieser Frage zum Thema. Inshallah, wenn man sein ganzes Leben nach Wissen sucht und wirklich lernt, da hat man eine Position wie ein Shahid, ja, inshallah. Das sagen viele Gelehrte und man bekommt auch den Lohn. Aber natürlich, du bist nicht wie ein Shahid, aber lohnmäßig, inshallah. Lohnmäßig. Weil wenn man kein Wissen, denn schaut mal jetzt unsere Situation hier in Deutschland. Es gibt keine wissenden Leute. Deshalb ist die Sache sehr, sehr, sehr schwer. Und jeder, der 2 Wörter erzählt, dann ist er für die Leute sofort sozusagen der beste Mufti aller Zeiten. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ja, deshalb, man sollte nach Wissen suchen, damit man auch sich selber schützt und die anderen schützt. Wenn du jemandem Geld gegeben hast und er meldet sich nicht und du sagst ihm, gib mir mein Geld zurück, heißt das, dass das nicht für Allah, nicht für Allah ist? Nein. Du kannst von jemandem das Geld verlangen, was du ihm gegeben hast. Das ist dein gutes Recht. Aber angenommen, diese Person kommt und sagt, ja, schau mal, ich kann zurzeit nicht zahlen. Und du sagst, okay, für Allah subhanahu wa ta'ala werde ich warten. Für Allah subhanahu wa ta'ala werde ich dir mehr Zeit geben. Dann, inshallah, wirst du großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das unter bestimmten Bedingungen. Nicht jetzt, dass diese Person bekannt ist, dass diese Person Geld von den Leuten nimmt und ihnen nichts zurückgibt. Dann nein, bei dieser Person sollst du nicht so handeln. Aber wenn eine Person bekannt ist, die ist gute Person, diese Person gibt den Leuten ihre Rechte zurück, gibt das Geld zurück. Und diese Person hat ein Problem und die kann dir nicht zurückgeben, dann kannst du hier warten. Das ist kein Problem. Und es gibt ein sehr schönes Hadith, dass eine Person, das Hadith ist im Sahih, dass eine Person am letzten Tag gebracht wird und Allah subhanahu wa ta'ala fragt diese Person, was hast du vom Guten? Er sagt, ich habe nicht viel Gutes getan, aber was ich mich erinnere, ich habe viel Geld gehabt. Und ich habe Leuten Geld gegeben. Und als jemand von ihnen zu mir kam, sagte, ich kann jetzt nicht zahlen. Ich habe ihm gesagt, okay, ich warte. Du kannst mir mehr. Entschuldigung, du kannst mir später das Geld zurückgeben. Durch diese Tat verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala diese Person, die Sünde gemacht hat, und bringt diese Person ins Paradies. Deshalb die Regel im Islam ist klar. Wenn jemand Gutes tut, dann unterstützen wir beim Guten. Aber wir müssen auch wissen, wer diese Person ist. Und wenn jemand Schlechtes macht, dann, barakallahu fikum, versuchen wir das Schlechte zu verhindern und wir werden niemals unterstützen beim Schlechten. Aber wir unterstützen, dass man das Schlechte nicht mehr macht. Das ist eine Regel im Islam. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ein Muslim darf nicht beim Schlechten unterstützen und er darf auch nicht denjenigen oder denjenigen, die schlecht machen, unterstützen. Das nicht und das nicht. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Wenn du weißt, dass jemand Unrecht tut, schlecht ist, du darfst ihn nicht unterstützen. Weil wenn du ihn unterstützt, dann wird diese Person weiter das Schlechte tun. Aber dies wissen viele Leute nicht. Und immer hörst du, ja, wir sind Brüder. Okay, wir sind Brüder. Aber wenn du ein guter Bruder bist, dann lässt du nicht deinen Bruder, weil er will in die Hölle gehen, indem der Bruder schlecht macht und sagt ihm, ja, mach weiter. Und ich helfe dir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بترفع الأمس موجود بإذن تعالى أنا خنغر الجبيت ثم كنت ريت فون سول السلام في مخم فايتا فون بوخ داعيغة تزويد كتاب النكاح سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته